Ja, herzlich willkommen Fantasy zum Track-by-Track-Interview. Und der erste Song, den ich hier habe, ist Casanova liebt dich nicht. Und da stellt sich für mich die Frage, ist die Message dieses Songs denn, dass das Gute manchmal so nah ist und man sieht es einfach nicht? Also die Liebe steht immer vor einem, denn wenn ihr singt, dein Casanova liebt dich nicht, verdient dich nicht, komm her, dann übernehme ich, impliziert das ja irgendwie. Man hat ja manchmal im Freundeskreis oder auch persönlich schon mal Begegnungen gehabt, wo man total verliebt war und die Person aber leider schon vergeben war oder beziehungsweise sich jemand anders ausgesucht hat und da nicht rankam. Und man denkt ja dann, ich bin doch hier, nimm mich doch, aber dann passiert es leider nicht. Und man versucht dann mit allen Mitteln auf sich aufmerksam zu machen und hat dann, wie zum Beispiel in unserem Song Casanova, das Glück, dass man uns beide hat, weil dann kann man sich von uns beiden einen aussuchen. Und bei uns im Video zu Casanova ist es ja so, dass wir tatsächlich beide mit einer Frau essen gehen. Und was danach geschehen ist, das erzählen wir nicht. Das kommt später.